WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, die Woche fängt pünktlich an, wie sich das gehört. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talk-Woche. Wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute und in dieser Woche ist Sonja. Sonja ist 30. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du an, Sonja? Ja, ich habe irgendwie Redebedarf, weil ich in letzter Zeit sehr viele Depri-Phasen habe und sehr kaum noch einschlafen kann nachts und halt ziemlich traurig bin. Mhm. Bist du auch krank? Ja, ich bin auch krank. Ich habe das Kearns-Sayre-Syndrom. Das ist ein ganz seltener Gendefekt. Und der geht halt schleichend voran. Mhm. Bloß das Problem ist, es ist nicht erforscht und es kann mir kein Arzt sagen, es ist halt unheilbar. Wie bei ganz vielen seltenen Gendefekten, da gibt die Industrie nicht viel Geld aus, um das zu erforschen. Was bedeutet das? Wie zeigt sich dieser Gendefekt bei dir? Also ich erzähle mal. Also ich höre es zum Beispiel an der Sprache. Das Sprechen ist etwas verzögert. Das stimmt, ne? Richtig, das zum Beispiel ist auch gestört und im Grunde genommen musst du dir vorstellen, ist das so ein, ich weiß nicht, kennst du Mitochondrien? Nee. Okay, also Mitochondrien hat jeder Mensch im Körper. Mhm. Und bei mir sind diese Mitochondrien halt kaputt und das wirkt sich auf meine ganzen Muskelsystem aus. Ich frage mal konkret, wenn das auf die Muskeln sich auswirkt, dann gehe ich davon aus, dass du nicht normal gehen kannst. Richtig. Die Ataxie wird immer schlimmer. Sitzt du im Rollstuhl? Noch nicht, aber der Arzt hat gesagt, in 10, 20 Jahren. Mhm. Wird das so also sein? Ja. Und wie ist es so mit, kannst du die Arme und die Hände noch relativ gut bewegen? Ja, das kann ich, wie gesagt. Ich kann auch noch soweit klar denken. Ich habe, wie gesagt, eine 12-jährige Tochter hier. Mhm. In meinem Haushalt. Das heißt, du sorgst für das Kind? Ja, alleinerziehend, leider seit 5 Jahren, weil... Schaffst du denn so ein Haushalt alleine mit Einkaufen, sauber machen, was man alles so... Nein, sagen wir mal, ich habe so eine Bewo-Betreuerin, die kommt zweimal die Woche und so hilft die mir in Sachen Einkaufen, fahren und so. Mhm. Und meine 12-jährige Tochter, die ist ja größer wie ich. Wie groß bist du? Ich bin 1,58. Ah ja. Und bist du eher dünn, eine schmale? Dünn, ja, dünn. Weil ich war schon immer dünn, so Normalgewicht, aber heutzutage, seit dieses Syndrom dann ausgebrochen ist, muss ich hier, ich kriege immer vom Arzt so Astronautenkost. Ach so, du darfst gar nicht ganz normale Kost essen? Doch, ich muss sogar normale Kost essen, sogar ganz hochkalorisch, was ich meiner Tochter nicht geben darf, weil jedes Gramm bei ihr wirklich ansetzt. Warum brauchst du so viele Kalorien? weil mein Körper das mittlerweile nicht, gar nicht mehr annimmt. Ich kann, ich esse wirklich das, was andere Frauen in meinem Alter nicht durchgehend essen würden. Ich verstehe, und trotzdem so. Wirst du nicht dick? Nein. Mhm. Und mein Gewicht, das baut immer auf, wenn ich diese Kost nicht und gleichzeitig so hochkalorisch essen würde, dann würde ich vom Gewicht her immer weiter runtergehen. Ist dieses Syndrom auch verbunden mit Schmerzen? Nein, mit Schmerz. Mit Schmerzen ist das nicht verbunden, aber ich muss einmal im Jahr immer zur Herzkontrolle, zum Neurologen, mhm, nach Göttingen. Das, ja. Dieses Syndrom, du wolltest es vorhin, glaube ich, auch sagen, schlägt auch aufs Herz. Richtig. Das heißt, hast du jetzt schon Herzprobleme oder... Nein, zum Glück, toi, toi, toi, also jetzt, wo ich immer einmal im Jahr bei den Kontrollen war, mhm, toi, toi, toi, er sagt zwar, mein Herz ist klein. Aber es schlägt gut. Genau. Sehr gut. Aber durch diese Erkrankung, und das kann mir halt keiner sagen, ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussehen, mhm, wird. Das heißt, das muss ich vorweg noch fragen. Seit wann ist das Syndrom ausgebrochen? Seit 2007 habe ich halt die Diagnose erfahren, weil ich mit meiner Tochter in so einer IB, nennt sich das, in so einer Art Projekt für Frauen, wenn sie Probleme mit den Männern haben, da ist halt so ein geschützter Raum. Ja. Auf jeden Fall, wir wohnten da und eines Tages, da mein ganzer Körper, ich denke mal, das waren die ersten Merkmale, ich war auf einmal so schwach, ich konnte wirklich, mhm, gar nichts mehr. Ich bin zur Toilette gekrochen überm Boden. Könnte mir vorstellen, dass, wenn das so eine seltene Erkrankung ist, dass es auch lange gedauert hat, bis man das dann diagnostiziert richtig, hat. Richtig. Ich wurde in Münster, ja, wegen diesen Symptomen. Ich habe halt 2,5 Tage, ich selber habe nichts gegessen, mhm, aber ich habe mir einen Stuhl vorm Herd gestellt, weil das kommt, damit meine Tochter was isst. Ich, mhm, habe mit allerletzter Kraft wirklich, habe ich meiner Tochter noch was zu essen gekocht. Und das Ganze ging 2,5 Tage lang. Und das nach, mhm, 2,5 Tagen habe ich das nicht mehr verstanden. Sonja, das heißt, da diese Krankheit so wenig erforscht ist, gibt es auch keine Aussagen darüber, wie hoch deine Lebenserwartung ist? Nein, leider nicht. Diese Angst. Leider sitzt, nicht. Diese Angst, das meinst du gerade, ne? Diese Angst. Genau. Sitzt was mit meiner Tochter wird. Mhm. Und da sind wir bei der Traurigkeit und der Depression wahrscheinlich. Richtig. Mhm. Weil, schau mal, guck mal, ich fange mal so an. Meine Tochter war 2,5 Jahre alt, weißt du? Ich war zwar mit dem Vater zusammen, aber trotzdem hatten wir unsere getrennten Wohnungen. Er kam auch immer, hat nach der Klinik geguckt. Wir gingen auch zu ihm. Mhm. Ja, auf einmal eines Nachts, ich bin zu Hause, auch die Klinik im Bett. Auf einmal klingelte, ich meinte nicht klingel, so ganz laut vor der Tür, bum, bum, bum, bum, so, ne? Mhm. Und hörte ich seine Stimme, ja, dann habe ich aufgemacht, weil ich bin eine dünne Frau, kann ja sonst jemand vor der Türe stehen. Ja, was wollte er denn? Warum hat er denn so gerufen? Und ja, ganz einfach, er hat ja einen überwaffneten Raubüberfall mit einem Kumpel begangen. Ach du lieber Gott. Allerdings. Warst du denn da schon von ihm getrennt? Nein. Aber ihr habt da nicht, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, nicht zusammen gewohnt. Richtig. Aber ihr wart noch nicht getrennt und dann hat er einen Raubüberfall begangen. Genau, weil er gerade wegen Lithium und so Pencil ja bestimmt selber, die kündigen ein. Und wie er es erzählt hat, wie gesagt. Zu was ist er denn verurteilt worden? 4 Jahre und 6 Monate. Hast du heute noch Kontakt zu ihm? Nein, ganz einfach, weil heutzutage ist er mit meiner Cousine in Togo verheiratet. Mit deiner Cousine in Togo? Ja, ich bin Afrikanerin. Ach so. Ich bin nun mit sechs Monaten hat man mich nach Deutschland gebracht, adoptiert. Die haben mich fallen gelassen. Ich bin alleine erwachsen geworden. Mensch Sonja, was für ein kompliziertes Leben du hattest und hast. Wenn ich das so höre, wie ist es denn so im Moment? Bist du auch ein, abgesehen von deiner Tochter natürlich, eine einsame Frau? Ja. Das heißt, es gibt nicht viele Menschen. Seit fünf Jahren habe ich keinen Partner. Die Freunde, die ich mal hatte, keinen mehr. Ich bin immer nur, wenn meine Tochter ist auf einer Ganztagsschule, ich sehe ja auch nur noch 5%. Ich kann ihr kaum helfen in Sachen Lesen oder sonstiges. Ist sie auf der Ganztagsrealschule, weil sie da die Hausaufgaben mit den Lehrern noch machen kann. Also Sonja, ich hab eine vage Ahnung. Nach dem, was du jetzt, das geht natürlich leider nur in so Stichworten, aber du hast uns ja schon ein paar Sachen jetzt sehr eindringlich erzählt. Ich habe eine Ahnung davon, wie es dir zumute ist. Und ich glaube, jeder kann das auch nachvollziehen. Ja, scheiße. Ja. Deswegen möchte ich dir ein Angebot machen, dass wir uns jetzt ausführlicher mit dir beschäftigen und ausführlich auch mal überlegen, was man dir für konkrete Angebote machen kann, dass es dir ein bisschen besser geht. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Meinst du? Ja, ich hoffe schon und ich glaube auch. Und meine nette Psychologin, die Heike, die heute Nacht da ist, die hat das Gespräch jetzt mitgehört und die wird dich gleich anrufen. Und dann könnt ihr gemeinsam mal strategisch überlegen, was man machen kann. Okay. Da musst du bitte aber auflegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Ja, ist in Ordnung. Danke dir. Ich wünsche dir von Herzen dir und deinem Kind und deiner Tochter alles, alles Gute und auf dass es einen Weg gibt, dass du auch seelisch wieder etwas stabiler wirst. Ja. Liebe Sonja, sehr gerne. Auf Wiederhören und du legst bitte jetzt auf. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50-50. Und hier ist Cornelia. Cornelia ist 53. Guten Morgen, Cornelia. Ja, Hallöchen. Hallo, Cornelia. Weswegen rufst du an? Also, weil ich habe ein tierisches Problem. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mein Mann und ich, wir sind dieses Jahr 29 Jahre verheiratet. Mhm. Waren ja zweimal in der Zeit getrennt, kurzzeitig. Mhm. Und ja, als unser Sohn geboren wurde, seitdem gibt es keinen Sex mehr. Wann wurde der geboren? Vor wie vielen Jahren? Der ist jetzt 21. Seit 21 Jahren kein Sex mehr? Also seit 20 Jahren, genau. Mhm. Ja. Und dann wurde bei ihm mal Zucker festgestellt und ja, und er ist eigentlich mehr oder weniger nur noch mit seiner Krankheit beschäftigt und das macht mich tierisch fertig. Also die Krankheit ist Diabetes? Genau. Und er ist seit 20 Jahren quasi oder ungefähr damit beschäftigt? Oder so lange noch nicht? Nein, so lange noch nicht. Ich sage mal jetzt so seit etwa 10 Jahren. Und davor die 10 Jahre, da hatte er ja nun keine gesundheitlichen Einschränkungen. Warum gab es da keine? Das ist wohl wahr. Ich kann es nicht so sagen, also dann war es vielleicht einmal im Jahr oder so. Mhm. Also das ist, für mich ist das sehr deprimierend. Das heißt, du hättest oder hast immer das Bedürfnis danach gehabt? Genau. Du hättest es auch gerne gemacht mit ihm? Ja. Aber er hat sich immer geweigert oder fast immer geweigert? Ja. Mit der Zeit ist es ja so, dass die Kinder jetzt alle aus dem Haus sind. Ja, wir leben in so einer Neubauwohnung. Mhm. Die sind ja ziemlich klein, ne? Aber ist ja egal. Das ist eine Vierraumwohnung immer noch. Mhm. Und es ist mit der Zeit so, dass wir jetzt schon seit, unser Sohn ist vorher sehr ausgezogen, der Jüngste. Und seitdem lebt jeder in seinem eigenen Schlafzimmer. Hm. Und dann ist es. Wie ist denn euer Verhalten und Verhältnis sonst miteinander? Also ich denke mal, jeder macht seins. Mhm. Außer, dass es noch so ist, Wäsche waschen, Essen kochen, schon alleine durch sein Diabetes kümmere ich mich schon um alles und so, aber... Esst ihr gemeinsam? Wenn es möglich ist, durch seine Schichten, ja. Mhm. Es kommt aber auch zustande, wenn ich merke, dass wie gesagt, er nur seinen Weg läuft, ja, dass ich abends zwar sein Abendbrot fertig mache, aber ich nicht mit esse, weil ich dann schon wieder bedient bin, dass ich für ihn überhaupt ja nicht mehr, ich bin für ihn nicht da. Ich sage immer, weißt du was, ich bin für dich wie ein Möbelstück. Mhm. Ja. Streitet ihr oft? Streiten, ja, eigentlich ja. Ich sage mal, ich habe weniger jetzt noch mit der Zeit, weil mich nervt das alles, weil wie gesagt, ich habe auch sehr schwer kranken Vati momentan. Mhm. Da muss ich jeden Tag mit der Mutti ins Krankenhaus. Der hat jetzt ein künstliches Herz, der hat jetzt noch einen Schlaganfall und so. Kommt ja alles noch dazu, was noch mit nervt, ne? Also, und auch wenn ihr vielleicht nicht wirklich streitet, aber es ist immer so eine. Es ist nicht, eine nicht gute Stimmung bei euch in der Wohnung. Nee, nicht wirklich. So kann man sagen. Ja. Gibt es denn in all dem Ganzen, in der ganzen Misere auch mal vielleicht ab und zu mal was Schönes, was Herzliches? Nee. Gar nicht. Mm-mm. Es gibt auch nicht mal eine Umarmung, ein Küsschen hier, ein Küsschen Nein, da. Nein, gar nicht. Das ist ja das, was ich vermisse. Man berührt sich nicht mal. Nein. Gar nicht. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Cornelia, wie hältst du denn das so lange aus? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es selber nicht. Weißt du, wenn das mal eine Weile ist zwischen Ehepartnern, die lange zusammen sind, na okay, das ist dann auch normal. Aber wenn du jetzt, wir reden ja von 20 Jahren. Mhm. Und wenn das so abgestorben ist, eure Beziehung, dass ihr da quasi, ihr lebt ja nicht mal wie Bruder und Schwester zusammen, die verstehen sich ja noch gut und haben vielleicht Spaß miteinander, sondern irgendwie wie so eine tote Wohngemeinschaft irgendwie. Ja, ist es. Für mich, ja. Pragmatische Wohngemeinschaft, sonst ist gar nichts mehr. Gar nichts. Was schenkt er dir zum Geburtstag? Oh, dieses Jahr zum Geburtstag war ja erst vor kurzem, da hat er mir ein paar Nelken geschenkt. Aber mehr oder weniger, weil die Kinder dann ihn drauf ansprechen. Mhm. Und wenn er dir dann zum Geburtstag gratuliert, umarmt er dich denn dann wenigstens Nein. mal? Auch nicht. Mensch, glaubst du, dass er irgendwann mal oder vielleicht sogar immer noch eine andere hatte oder hat? Nee, das glaube ich nicht. Aber er muss ja auch seine sexuellen Wünsche zumindest früher gehabt haben, jetzt vielleicht durch die Krankheit nicht mehr so stark. Naja, aber man kann das nicht immer alles auf die Krankheit schieben. Nein. Auch wenn es mit der Sexualität vielleicht nicht so sehr klappt, man hat ja auch erotische Bedürfnisse, wo die Sexualität gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern wo es um Zärtlichkeit geht, Innigkeit und so weiter. Hast du denn mal konkret darüber nachgedacht, wie das wäre, dich von ihm zu trennen und scheiden zu lassen? Ja, ich hab da schon öfter drüber nachgedacht. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Und es ist ja schon gewesen, wie gesagt, wir hatten uns ja schon zweimal getrennt. Ja, er ist dann halt immer ausgezogen. Und wenn ich dann gefragt habe, warum, weshalb, wusste er nicht. Er hat nur gesagt, er hält das nicht mehr aus. Mhm. Wenn ich gefragt habe, was hältst du nicht mehr aus, hat er immer nur gesagt, ach, einfach das. Und wie kam es dann eigentlich, wie kam es dann, dass ihr dann wieder zueinander kamt? Wie kam das eigentlich? Ich sage mal, mehr oder weniger, da war ja unser kleiner Sohn, also kleiner Sohn, der jetzt mit der Zeit 21 ist. Ja, ich meine, so klein war er ja auch nicht mehr. Er hat dann gemerkt, ich habe gelitten. Und ja, da habe ich dann halt immer mal angerufen, habe gefragt, wie geht's dir und so. Und dann fing er dann wieder an, wollen wir uns nicht mal treffen und so. Ja, da haben wir uns dann immer außerhalb des Hauses getroffen, damit die Kinder auch nicht mitkriegen. Mhm. Ja, und dann hat er mir halt immer erzählt, er vermisst mich. Aber dann kam er zurück und irgendwann war es dann wieder so wie vorher. Das hat nicht lange gedauert, ja. Mhm. Also da habe ich dann immer zu ihm gesagt, na sag mal, hat dir das gefehlt, dass der einer die Wäsche macht und so. Ich meine, er kann das selber, das weiß ich, Wäsche waschen und so. Ne? Aber ich denke mal, bei ihm ist es wahrscheinlich doch die Bequemlichkeit. Jetzt schon allein, wie gesagt, er lebt nur noch nach der Uhr, was einen Zucker betrifft, ja. Aber mich wundert, Cornelia, dass du damals, als er weg war, dann doch irgendwie, dass es dir schlecht ging. Warum ging es dir da schlecht? Tja, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin dann auch mal in ein paar Portals gegangen und habe mich versucht, mit anderen zu daten und zu schreiben. Aber wie gesagt, da habe ich immer gedacht, oh mein Gott, 25 Jahre. Und ich weiß nicht, das war wahrscheinlich immer im Hintergrund. Diese letzte Trennung, wie lange liegt die zurück? 4 Jahre. Mhm. Also ich meinte gerade mit der Frage auch eher in Bezug auf Scheidung, also den ganz großen Schritt zu machen. Ist dir das in den letzten Jahren vielleicht eher in den Sinn gekommen? Das war mir in den Sinn gekommen. Ich war auch beim Anwalt gewesen und so. Mhm. Und naja, ich habe es dann nachher zurückgenommen. Bitte? Ich habe es dann nachher zurückgenommen. Also Cornelia, du bist ja erst 53. Du hast ja schon die letzten Jahrzehnte so gelebt, wie man eigentlich nicht leben sollte. Nämlich völlig frustriert, traurig, unbefriedigt, ohne viel Freude. Das ist wahr. So. Und eigentlich ist jetzt eine gute Zeit. Jetzt bist du noch fit und stehst im Leben. Okay, fit bin ich nicht wirklich, aber. Na gut, ja gut. Aber so von dem Alter, da kann man das, man kann es auch später noch machen, aber jetzt ist das, glaube ich, doch noch ein ganz gutes Alter. Jetzt könntest du den Schritt machen in ein neues Leben. Von den Dingen, die du mir jetzt erzählt hast, das reicht mir eigentlich schon aus, dir wirklich mit voller Überzeugung zu sagen, mach das. Das wird atemberaubend erstmal werden und auch aufregend und du wirst auch was Angst haben, weil du bist ja auch daran gewöhnt, an diesen Trott. Und wenn der komplett weg ist, ist das auch ein neues Leben für dich. Aber du wirst auf Dauer profitieren davon. Ja, ich hab ja auch schon oft gedacht, als ich damals, wo der dann noch einmal das letzte Mal gegangen war, habe ich ja auch gedacht, oh meine Güte, wo ich dann so mit ein paar Leuten geschrieben habe und mich auch mit dem Ball getroffen habe. Das war halt nicht das, ja. Und da war im Hintergrund immer, er hat ja auch gute Seiten, ja. Er war ja auch teilweise, ich hatte ja damals schon 2 Kinder, als wir geheiratet haben. Und wir selber haben dann auch noch 2 Kinder. Und ja, da gab es auch gute Zeiten. Und ich denke mal, wenn man dann traurig ist, denkt man nur an die guten Zeiten. Also es wäre ja auch schlimm, wenn er keine guten Seiten hätte. Dann wäre es ja nun ganz noch viel dramatischer. Aber das ist vielleicht Vergangenheit. Und die ganzen letzten Jahre erlebst du nur Traurigkeit. So wie du es gerade geschildert hast. So. Und was ganz wichtig ist, du hast es ja 2-mal schon ausprobiert. Oder ihr habt es 2-mal ausprobiert und ihr seid wieder zueinander gekommen und es funktioniert nicht. Ich glaube. Das Schlimme ist ja, ne, dass ich regelrecht nach Liebe bettle. Bei ihm? Ne? Ja. Mhm. Das ist natürlich auch schlimm und macht dich sehr klein. Und das darf auch nicht sein. Ist auch nicht gut fürs Selbstwertgefühl. Genau, ich fühle mich als gar nichts mehr. Ich denke immer, ich meine, ich habe damals zugenommen hier nach der letzten Schwangerschaft, ne, und jetzt noch die Schilddrüse, meine 2 Hüft-OPs und so. Also, das sind alles so Dinge, ne, dass ich da ein bisschen mehr zugenommen habe. Aber ich meine, er ist ja auch nicht, ich sage jetzt mal, der Prinz von Wales. Ne? Und ich mache immer alles Mögliche möglich. Ich stehe jeden früh auf. Ich mache die Wohnung sauber. Und immer denke ich, oh, du musst irgendwas kochen. Ne? Wenn ich alleine wäre, dann denke ich immer, oh, heute hast du keine Lust, da kochst du nicht oder so. Aber ich muss ja für ihn kochen. Ne? Mhm. Und dann immer, oh ja, dann machst du halt das und das. Und dann immer, oh ja, heute möchte ich Eiswein, was ich nicht mag und so. Ich mache alles Mögliche möglich. Aber und es kommt nichts rüber. So. Es kommt nichts rüber. Und das ist der Satz. Und das ist der Satz, der eigentlich alles sagt, Cornelia. Wenn du dir vielleicht unsicher bist auch und vor diesem großen Schritt noch ein bisschen ängstlich bist, dann wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn du mal ein paar Mal zu einer Beratungsstelle gehen würdest, um dich ein bisschen auch so psychisch zu stabilisieren. Ja. Vielleicht. Ich bin ja eigentlich schon bei der Psychologen. Bist du schon? Mhm. Achso, okay. War ich jetzt aber ewig nicht durch meinen Papa. Kollege, ich kann dir von meiner Seite aus nur sagen, geh. Wir können dir gerne ein paar Beratungsstellen an die Hand geben, da kannst du immer noch für dich entscheiden, ob du das machst. Aber das große ferne Ziel muss sein, eigenständiges neues Leben. Okay? Cornelia, wir rufen dich nochmal an wegen der Stellen. Und das war so meine Einschätzung. Ich glaube, mehr kann ich dir auch nicht sagen. Okay. Du legst auf, wir melden uns und ich wünsche dir alles Gute. Okay, ich danke erstmal. Sehr gerne. Tschüss, Cornelia. Ciao. Ja, tschüss. 1.26 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne unser Thema sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema diese Woche Gier. Und dementsprechend möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die extrem gierig sind. Gierig nach Geld, nach Essen, nach Erfolg, nach Sex, nach Aufmerksamkeit oder vielleicht auch nach bestimmten Rauschzuständen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die ja quasi Opfer von gierigen Menschen geworden sind oder vielleicht zurzeit sind. Kennt ihr sehr gierige Menschen? Also das Thema heißt Gier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr wie immer per Mail euch anmelden, domian@wdr.de oder am Mittwoch dann vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Heute wie immer am Montag freie Themennacht und da begrüße ich jetzt sehr herzlich die Katrin. Guten Morgen, Katrin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Oh, das brummt bei dir. Ja, das ist schon seit ich in der Leitung bin. Ja. Ich wusste nicht, ob man das bei euch auch hört. Das hört man ziemlich. Da muss meine Regie oder mein Techniker, der Tim Dohnke, mal gleich sagen, ob das geht auf Dauer. Ja. Wir fangen mal an zu reden. Okay. Katrin, um was geht's denn? Es geht darum, dass ich tablettensüchtig bin. Seit einer relativ langen Zeit. Wie lange? Ich würde jetzt sagen, circa 2005, 2006. Das ist schon lange. Ja, ich war 2008 auch mal in der Entgiftung auf eigene Initiative, weil ich gesagt habe, ich kann und will das so nicht mehr. Welche Tabletten nimmst du denn? Bitte? Welche Tabletten nimmst du denn? Das ist Zolpidem, das ist aber ganz ähnlich den klassischen Benzodiazepinen wie Diazepam und... Also Valium. Sowas ähnliches. Mhm. Ne? Es ist damals auf den Markt gekommen mit dem Versprechen oder mit dem Wunderzusatz, die machen mich abhängig. Mhm. Und du hast sie eingenommen wegen seelischer Probleme? Genau, ich habe die wegen seelischer Probleme und auch aus Neugier eingenommen, weil ich einfach mal gucken wollte, wie wirkt sowas und wie ist das, wie fühlt man sich dann? Ja, und dann bin ich da halt bei geblieben. Erst bei ganz kleinen Dosen, die haben sich dann gesteigert. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei der ersten Entgiftung längst nicht so hoch dosiert war, wie ich es jetzt bin. Also ich bin jetzt mittlerweile so bei circa 20 Tabletten am Tag. Das ist also genau eine Packung. Wenn ich damit auskomme, das ist schon, für mich ist das schon gut. Also manchmal ist es sogar noch mehr. Welche Wirkung haben diese Tabletten auf deinen Organismus? Ich denke, dadurch, dass ich sie schon so lange nehme, ist es halt so, dass ich mich damit abends müde machen kann, sodass ich also dann nicht die Nacht durchschlafe, aber zumindest immer wieder in so Teilabschnitten schlafe. Und dass ich aber tagsüber das brauche, um überhaupt den Tag auf die Reihe zu bekommen. Ach, am Tag wirst du von den Tabletten nicht müde? Manchmal merke ich, dass ich ein bisschen müde werde, aber dann trinke ich einen Kaffee oder ne, dann oder quatsch ein bisschen mit jemandem und dann geht das wieder. Also es ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag mit halb geschlossenen Augen wie Zombie durch die Gegend laufe und gar nichts mehr hinbekomme. Wie sieht denn dein Alltag aus? Zum Beispiel, hast du eine Arbeit, hast du eine Familie? Ja, ich habe eine Arbeit und ich habe eine Tochter. Das heißt, alles kriegst du noch geregelt? Alles. Es weiß auch niemand, also es ist, weiß niemand Bescheid, bis auf eine vertraute Person. Wer verschreibt? Die aber auch nicht aus dem direkten Umfeld kommt. Ah, also ja. Nicht aus Familie oder Freundeskreis. Aber soweit ich weiß, sind das ja verschreibungspflichtige Medikamente. Wer, genau. Wer verschreibt sie dir? Das sind ganz normale Ärzte. Man baut sich ja dann da irgendwie so ein Netz auf und erzählt immer wieder irgendwo eine andere Geschichte oder auch mal die gleiche und muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verplappert, dass man schon bei einem anderen Arzt in Behandlung ist. Da hast du so ein ganzes Netzwerk von Ärzten. Genau. Damals bei der Entgiftung. Ja. Wie lange hat es nach der Entgiftung gedauert, bis du wieder angefangen hast? Also die Entgiftung an sich war erstmal erfolgreich und hat mir auch total gut getan, also mir und meinem Körper, meiner Seele vor allem. Und ich bin wiedergekommen und ich war so glücklich ohne, also ich habe auch gar nicht dieses Verlangen gehabt, wovor ich so Angst hatte. Und mir ging es richtig, richtig gut und ich habe... Aber wie seltsam, wenn es dir so gut ging und du hast dich glücklich gefühlt, warum hast du dann wieder angefangen? Zuerst weil dann wieder irgendwann, ich kann gar nicht mehr genau sagen, weil das schon das ist jetzt ungefähr 7 Jahre her oder 6 Jahre ungefähr, da kam wieder irgendein Tiefpunkt. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was es war, ob es Liebeskummer war oder ob es, ne? Wie lange hast du denn damals, wie lange warst du denn trocken? Wie gesagt, ich würde jetzt schätzen so 1,5 Jahre. Was ja schon eine gute Zeit ist. Im Nachhinein fühlt es sich relativ kurz an, weil man natürlich mit dem Ziel dahin geht, ich will es nie wieder machen. Ne? Wieso, Katrin, gehst du jetzt nicht nochmal diesen Weg? Das Problem war, dass damals, als ich das gemacht habe, meine Mutter noch relativ fit war und ich damals auch mit ihr offen darüber geredet habe, als ich einfach nicht mehr konnte. Und das war für sie zwar ganz, ganz schrecklich, aber wir haben dann die Übereinkunft getroffen, dass sie, weil meine Tochter damals ja auch noch ganz klein war, meine Tochter für diese Zeit nehmen wird. Also, wie lang war die Zeit? Die ich weg war? Oder? Es waren 4 Wochen. So, und jetzt ist deine Mutter ist krank, oder? Wir haben gesagt, ich mache eine Kur. Nee, ich meine jetzt, deine Mutter ist jetzt nicht mehr so fit und ist eher krank. Ach so, ja genau. Die ist jetzt also im Kopf noch relativ gesund, aber körperlich halt sehr, sehr angeschlagen und kann sie? Also nicht mehr aus dem Haus und solche Sachen. Und sie weiß heute auch nicht, dass du wieder drauf bist? Nein. Nee. Wie alt, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, wie alt ist dein Kind? Die ist jetzt 11. 11. Und egal, Katrin, 4 Wochen müssen irgendwie drin sein. Es geht hier um deine Gesundheit, es geht um die Zukunft, es geht um dein Kind auch. Ich weiß. Du dich ruinierst, ruinierst du auch das Leben deines Kindes. So musst du das sehen. Und das ist halt so mein Debakel im Prinzip. Ja. Weil ich will um jeden Preis, also ne, mag mir glauben, wer will, aber ich will das, ich weiß ja auch, es geht. Ne? Also es ist ja nicht das erste Mal. Irgendein Modell wird es geben, dass das Kind betreut wird oder du machst es in den Sommerferien, wo das Kind irgendwo in der Sommerfrische ist. Irgendwas wird möglich sein. Da muss man sich beraten lassen, da bin ich ganz sicher. Wenn du dir jetzt vor Augen hältst, dass du das so lange schon machst, muss dir ja auch klar sein, dass der Körper das nicht mehr so lange mitmacht. Ja. Dass es einen Totalzusammenbruch vielleicht bald gibt. Was machst du eigentlich vom Beruf? Bitte? Was machst du eigentlich vom Beruf? Oder, ich glaube, das möchte ich nicht so gerne sagen. Nur die Richtung. Geht so in die, ja, eigentlich geht so in die Richtung. Medizin. nicht ganz mehr so soziales. Okay, gut. Ich will da gar nicht weiter bohren. Mhm. Ich meine es nur im Hinblick darauf, irgendwann schaffst du vielleicht auch deinen Beruf nicht mehr. Mhm. Und dann bricht das Konzept dieser kleinen Familie, du und deine Tochter, bricht zusammen. Ich weiß wirklich, was für ein Teufelszeug du da nimmst. Und damit ist nun wirklich nicht zu spaßen. Und das ist die gleiche Liga wie Heroin. Oder eine andere sehr harte Droge. Mhm. Und ich weiß, dass die Leute durch die Höllen gehen, um da rauszukommen. Aber du hast das Erfolgserlebnis einmal schon mal gemacht. Mhm. Und du hast es auch geschafft. Also wirst du es auch ein zweites Mal schaffen. Und beim zweiten Mal wirst du auch länger und hoffentlich für immer trocken bleiben. Ja. Ich appelliere an deine Verantwortung für dein Kind. Ja. Einmal, wenn irgendwie alles zusammenbrechen sollte, dass dein Kind nicht mehr bei dir leben könnte. Mhm. Was für eine Katastrophe. Ja, das sind auch die Gedanken, die ich jeden Abend habe. Katrin, und darüber hinaus auch, dein Kind ist gar nicht mehr weit weg, dass es eine junge Erwachsene ist. Und wenn sie das erfährt, sie wird dir Vorwürfe machen. Mama, warum hast du nichts unternommen? Warum hast du dich so gehen lassen? Ja. Also ich rate dir mit vollem Elan, mach es. Ja, ich habe nur einfach überhaupt keine Idee, wie es gehen soll mit der Tochter in dem Alter, das irgendwie so zu machen, dass sie es eben nicht mitbekommt und dass ich eben trotzdem die Zeit habe, um es zu machen. Mhm. Gut, du könntest ja eher sagen auch, dass du in eine Kur fährst. Also so könnte man das ja erklären. Ja, ich denke, mit 4 Wochen ist es diesmal nicht getan. Aber also du hast dich ja noch gar nicht beraten lassen mal. Vielleicht gibt es ja auch Kliniken, ich weiß nicht, wo man ein Kind mitnehmen könnte, aber das wäre auch nicht gut, wenn ein Kind dabei wäre. Das ist nicht kein guter Plan. Nein, das muss. Ich habe ja auch in dem Bereich selber mal gearbeitet. Mhm. Also daher kenne ich auch so ein paar Kliniken und daher wusste ich auch damals, ne, so wo ich hin möchte. Mhm. Und da gibt es im Prinzip, vor allem was eben auch schwierig ist, die Kliniken arbeiten ja nicht auf Termin, sondern die gehen nach Warteliste. Mhm. Und ich kann also nicht hingehen und sagen, so, ich muss aber in Sommerferien kommen. Kind hin oder her, die sagen, ne, jeden Tag anrufen und wir sagen dir, wann du kommen kannst. Andererseits wirst du nicht die einzige alleinerziehende Person in Deutschland sein, die in eine solche Lage ist. Dann kann man euch und dir auch nicht zumuten, dass du da von heute auf morgen direkt in die Klinik kommst. Du musst deinen Alltag vorher organisieren. Also Katrin, wir können auch gerne mal ein bisschen überlegen, was wir dir da auch noch raten können. Wobei ich fast schon sicher bin, dass du alles weißt, was man machen muss an Klinik und so weiter, oder? Ja, was mir vielleicht so ein bisschen fehlt, wäre nochmal so eine Beratung, vielleicht auch außerhalb der Stadt, in der ich wohne, weil ich einfach auch hier mich an niemanden wenden kann, weil ich, wie gesagt, selbst in dem Bereich gearbeitet habe. Ich verstehe, du möchtest dich anonym irgendwo beraten lassen. Okay, das machen wir, liebe Katrin, da rufen wir dich jetzt zurück und dann bekommst du all das, was wir hier wissen, an die Hand. Ach, das wäre super. Ich wünsche gutes Gelingen und bitte mach es. Und ich wünsche dir dafür von Herzen alles Gute. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Dankeschön, Katrin. Du legst auf, wir melden uns. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Bärbel. Die Bärbel ist 53. Guten Morgen, Bärbel. Ja, guten Morgen, Domian. Ich bin 63. Entschuldigung, sagt mich wohl. Okay, dann sagen wir Bärbel 63. Ja. Um was geht's, Bärbel? Und zwar geht es darum, dass ich am Capgras-Syndrom erkrankt sein soll. Was ist das? Ich habe nicht Alzheimer und ich bin auch nicht dement und ich habe trotzdem Zweifel daran, ob meine Kinder noch meine Kinder sind. Und das nennt sich halt Capgras-Syndrom und das ist ganz selten. Und das macht sich nur deutlich? Nein, da muss es ja noch andere Anzeichen geben. Angeblich erkennt man da bei der Erkrankung nahe Angehörige nicht mehr. Und das war's dann? Oder weitet die sich dann aus, dass man irgendwelche anderen Sachen auch nicht mehr erkennt und nicht mehr machen kann? Weißt du das? Ich glaube nicht. Und ich wollte fragen, weil es zermürbt mich so, dass ich denke, das sind nicht mehr meine Kinder. Und das hat ja auch eine Vorgeschichte, dass ich das überhaupt denke. Und ich wollte... Über wie viele Kinder reden wir? Über 3. 3 Kinder. Die sind jetzt alle wahrscheinlich schon aus dem Gröbsten raus, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, ja. Und du zweifelst... Sind erwachsen. Leben ihr eigenes Leben. Ja, und du zweifelst daran, dass sie deine Kinder sind. Und das hat auch nur eine Vorgeschichte. Ja, weil mein Ex-Mann hat in der Ehezeit alles Mögliche in der Wohnung vertauscht und dann bestritten, dass überhaupt die Gegenstände da waren oder dass das andere Gegenstände sind. Er hat also gute Sachen in schlechte Sachen vertauscht und zwar unglaublich raffiniert. Und er wollte auch, dass ich als verrückt erklärt werde. Das war also seine Absicht, aber ich konnte doch nicht wissen, wie sich das steigern würde, dass das vielleicht meine Kinder durch Doppelgänger ersetzt. Wie lange liegt das denn zurück, dass dein Mann, Ex-Mann das gemacht hat? Das liegt so, ich bin jetzt geschieden seit 3 Jahren und das liegt zwischen 2004 und 2010 zurück. Okay, da waren die Kinder ja auch schon erwachsene Leute ungefähr. Ja, sie sind auch nicht seine Kinder und in der Zeit sind halt so Sachen passiert. Aber Bärbel, ist nicht das Entscheidende, dass deine Kinder zu dir sagen, du bist unsere Mama? Ich hab ja Merkmale entdeckt, die anders sind, als sie vorher waren und das macht mich ja so verzweifelt. Wie verhalten die Kinder sich? Wie verhalten sich die Kinder dir gegenüber? Mein Sohn, der eine andere Narbe hat am Bauch, der verhält sich ganz fremd. Der hat sich gar nicht mehr blicken lassen und mich bedroht sogar. Und die anderen Kinder haben sich auch erstmal abgewendet, aber dann habe ich doch den Kontakt bekommen. Und für mich ist das jetzt so immer die Frage, sind es oder sind es nicht, weil in der Zeit der Ehe ist auch ein Mann an mir vorbeigegangen einmal, der beim Vorbeigehen gesagt hat, jetzt müsste nur noch der Hund gleich aussehen. Ich habe einen Hund damals gehabt und ich konnte doch nicht an, was damit gemeint sein könnte. Ich bin vollkommen verzweifelt. Wie kann man denn wirklich feststellen, ob ich tatsächlich das Kapgras-Syndrom habe? Aber wer hat dir das denn jetzt gesagt, dass du das hast? Das hat ein Gerichtsgutachter festgestellt vor 3 Jahren, als mein Ex-Mann mich wohl einweisen wollte, ich sollte eine Zwangsbetreuung bekommen. Aber ein Gerichtsgutachter kann das ja auch nicht so einfach machen. Da muss ja eine ärztliche Untersuchung vorgelegen haben. Gab es eine ärztliche Untersuchung? Nicht wirklich. Nein, der war nur beim Gespräch dabei, wo ich zu der Familienrichterin gesagt habe, ich habe so furchtbare Angst um meine Kinder und ich brauche Polizeischutz, weil ich merkte, da kommt irgendwas Schlimmes und da war er nur anwesend. Und bei der letzten Untersuchung, weil ich diese Betreuung abwenden wollte, hat er festgestellt, vor einem Jahr ungefähr, dass ich also alle Punkte bei den Tests erreiche, die ein normaler Mensch erreichen kann und sogar einen guten IQ von 115 hätte und alle Punkte erreicht habe, die ich kognitiv und was weiß ich, vom Auffassungsvermögen und von der Beobachtung, alles habe ich erreichen können. Okay, und da habe ich die Betreuung abgewendet. Ja, wenn du Angst hast, dass du einer solchen Krankheit erkrankt bist, warum gehst du selbst nicht zu einem Psychiater und lässt dich mal untersuchen? Ja, ich sammle eher Beweise, dass man feststellt, dass ich tatsächlich recht habe, weil ich meine entführten Kinder zu schützen. Ja, Moment. Jetzt steigere dich mal nicht hinein, entführte Kinder, Doppelgänger. Ich würde den anderen Weg erstmal gehen. Ich ging mal zu einem guten Arzt, zum guten Psychiater. Ja gut, der würde mir Medikamente verschreiben. Langsam. Vielleicht auch nicht. Vielleicht würde der sagen, nee, Sie haben gar nicht dieses Syndrom. Und das würde dich ja schon mal erleichtern. Du bist ja ganz gefangen in der Angst vor dieser Erkrankung. Ja, ich. Warum sollten diese Kinder, diese Menschen, die deine Kinder sind, warum sollten die dir das so dauerhaft vorspielen? Was haben die davon? Ja, es geht ja auch um viel Geld, weil der eine hätte Geld und die andere hätte auch einiges an Geld. Und es geht um Papiere, es geht um die Möglichkeit mit Ausbildungspapieren und mit Identitätsnachweisen auch in die Schweiz zu gehen oder nach Kanada. Und das, denke ich mal, würde dann kommen noch in der nächsten Zeit. Das verstehe ich jetzt nicht. Welchen Vorteil? Wenn andere Leute Schwierigkeiten haben, hier sich in Deutschland aufzuhalten, okay, die nehmen die Papiere Identität. Nee. Lass uns mal gar nicht erst weiter uns reinsteigern in solche vielleicht ganz abstrusen Vorstellungen. Mir geht es darum, dass ein guter Arzt dir eine Diagnose stellt. Das fände ich ganz wichtig. Und wenn die ich war ja bei einem guten Arzt jetzt noch vor kurzem und der möchte mir nur Medikamente geben. Das hast du mir gerade gar nicht erzählt, dass du bei einem Arzt warst. Ja, ich. Was war denn das für ein Arzt? Das war auch ein Psychiater und der möchte mir Medikamente geben, gut, aber ich bin nicht für Medikamente und die gut machen ja auch nicht die Narbe anders oder die anderen Merkmale okay anders Dabel oder die Augen anders. Ich habe im Hintergrund ja auch eine Psychofachkraft sitzen, eine Diplompsychologin. Ja. Die wird dich jetzt zurückrufen und die wird dir noch eine gute Information geben, wie du eine ordentliche Diagnose bekommst. Ja, das möchte ich auch gerne. Und das mach bitte, weil das ist das Allerwichtigste. Vielleicht löst sich dann alles in Luft auf. Meine Psychologin heißt Heike und die ruft dich jetzt gleich zurück. Und dafür bitte ich dich aufzulegen, okay? Ja, vielen Dank. So machen wir es. Sehr gerne, Bärbel. Auf Wiederhören. Vielen Tschüss. Vielen Dank. Wiederhören. Tschüss. Hier ist Michael. Oh, der erste Mann heute. Heute ist Frauentag bei uns. Michael 38, guten Morgen Michael. 33, ja hallo. Oh, heute ist aber alles durcheinander hier mit den 33. Michael, ich freue mich, dass du genau da bist. Um was geht's bei dir? Ja. Und zwar geht es darum, um Frau und Stiefkind. Mhm. Du hast also eine Frau und ein Stiefkind. Genau. Wie läuft's denn? Ja, ich sag jetzt mal, solange ich Ja und Amen sage, ist es alles super gut. Wohnt ihr zusammen? Ja. Auch seit 8 Jahren. Und sobald man natürlich irgendwas Negatives sagt, heißt es dann natürlich, okay, du bist mein Vater, lass mich in Ruhe. Wie dann alt? Fangen natürlich die Probleme an. Ja, wie alt ist denn das Kind? 12. Gut, das fängt jetzt an, ein schwieriges Alter bald zu werden. Ist das, ja, ist das Kind ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen, leider. Also, was heißt leider, ne? Das ist jetzt nicht ohne einen Hintergrund rausgerutscht. Warum sagst du leider? Ja, ich sag jetzt mal, weil, wie gesagt, mit dem Junge, es ist jetzt, sag ich mal, das Problem auch, wie gesagt, erster Freund, etc. Und da sagte, fing es natürlich jetzt an, von wegen, ja, darf mein Freund bei uns schlafen und so weiter. Und da habe ich gesagt, beziehungsweise wir haben darüber geredet, dann habe ich gesagt, er kann hier schlafen, aber nicht zusammen in einem Bett, beziehungsweise Zimmer. Mhm. Und ja, damit fing es denn an, von wegen, die hat denn wohl auch schon mal da geschlafen, was im Nachhinein erst rauskam. Und da haben wir gesagt, zusammen in einem Bett nicht, aber in getrennten Zimmern, das wäre kein Problem. Mhm. Ja, und damit fängt es dann an, wo sie dann sagt, ja, nee, das will ich aber nicht und so weiter. Bei ihm dürften wir auch zusammen schlafen in einem aber Bett. Aber was sagt denn die Mutter? Ja, meine Frau ist natürlich so, die sagt dann natürlich, erst sagt sie nein und dann sagt sie ja. Und dann natürlich, um den Ärger aus dem Weg zu gehen. Also sie hat keine klare Haltung. An. Ja, genau, sage ich jetzt mal, sie will viel Ruhe haben in der Sache, also kein Ärger, eher der friedliche Mensch und damit auch alles im so Endeffekt so machen, wie man es möchte. Und ne? Das weiß die kleine junge Frau, weiß das, die Tochter? Ja. Und ja, die spielt euch gegeneinander aus? Ja, sie spielt uns aus und weiß auch ganz genau, wie sie die Mama denn rumkriegt, wenn Mama natürlich auch irgendwas Negatives sagt. Also ist nicht das Problem die Tochter, sondern das Problem ist deine Frau beziehungsweise ihr beide, dass ihr nicht an einem Strang zieht. Das denke ich mal auch. Genau, das ist eher, sage ich jetzt mal, das ist, wie gesagt, weil meine Frau alles jedem recht machen will. Und das ist das Problem denn, ne? Dann sagt sie natürlich auch schon mal ja, wo man besser nein sagen sollte. Mhm. Und so fängt dann an. Wie lang geht es denn schon so richtig nervig zu? Und richtig, also ich sag jetzt mal im schleichenden Prozess so 3 Jahre. Mhm. Ist es so und weit, dass es wirklich schon auf die Beziehung abfärbt zwischen dir und deiner Frau? Ja, das war also auch schon gewesen, wo die Frau dann sagte, okay, ich nehme meine 7 Sachen und gehe. Dann war sie auch schon mal ein paar Tage dann weg gewesen. Ach, sie hat es gesagt, nicht du. Ja, also erst war, wie gesagt, sie, ich habe immer nur mit dem Gedanken gespielt, nichts davon gesagt, aber sie hat es dann auch schon gemacht, hat die Kleine genommen und war dann mal für ein paar Tage weg, ne? Mhm. Gut, das stärkt deine Position bei der Kleinen natürlich auch nicht. Ja, das habe ich auch gesagt, weil, wie gesagt, die steht dann, sag ich mal, im Endeffekt hinterm Rücken und sagt, ja, guck mal so kriegst du Mama dann eben rum, dass ich dann doch meinen Willen kriege, ne, mit allem. Wart ihr denn schon mal bei einem Familientherapeuten? Meinst du jetzt ich und meine Frau oder komplett alle drei? Oder vielleicht sogar alle drei, genau. Die Kleine war schon mal durch die erste Scheidung auch bei einem Kinderpsychologen, das hat aber dann nicht so gepasst. Und dann ist natürlich alles so im Sande verlaufen, ne? Mhm. Ich habe jetzt auch schon mit dem Gedanken gespielt, zu so einer Eheberatung etc. mal aufzusuchen, wo es, wie gesagt, da kriegt man ja auch nicht von heute auf morgen. Geht denn deine Termine. Das ist immer schwierig, aber geht deine Frau denn mit? Ja, bis jetzt hat sie sich immer gesträubt und jetzt sagte sie den letzten Male dann, okay, ja, dann gehen wir da eben mal hin, ne? Mhm. Und so, ich sage, man muss natürlich auch ganz dahinter stehen. Ja, also Michael, natürlich würde ich das auch sagen, dass man das zunächst mal ausprobieren sollte. Auf jeden Fall. Mhm. Entscheidend ist für mich aber, was du für deine Frau empfindest. Ja, also es ist Liebe, weil sonst, glaube ich, hätte schon jeder gesagt, okay, ich bin über 7 Berge weg, ne? Und ich habe ja auch schon mal zu ihr gesagt, ich sagte, du musst dich mal in die andere Lage versetzen, wie es wäre, wenn ich ein Kind hätte und es würde mit dir so umgehen. Habe ich gesagt, da wärst du schon nach einem Jahr weg gewesen, ne? Was empfindest du denn für das Kind? Ja, also Fürsorge, sage ich jetzt mal, auch wenn sie jetzt sich mal nicht meldet und kommt später, egal ob es von der Schule ist etc., da machst du dir natürlich große Sorgen, ne? Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, geht mir völlig vorbei, interessiert mich nicht. Mhm. Also das ist es eben, ne? Weil wie gesagt, man möchte nur das Beste, nur das Richtige machen. Aber dann solltet ihr das wirklich versuchen, Michael, dass ihr zunächst mal in eine Eheberatung geht. Und vielleicht von der Eheberatung aus, je nachdem, wie das Ergebnis da ist, dass man dann in eine Familienberatung mal geht, wo das Kind mitkommt. Aber das weiß ich nicht. Das muss dann da in der Eheberatung besprochen werden. Das wäre der nächste logische Schritt. Wenn es nichts bringt, okay, dann hat man es auf jeden Fall versucht. Aber ich rate es euch dringend zu machen. So wie du es jetzt schilderst, klingt das, als würden wirklich da die Nerven blank liegen. Ja, das ist es auch. Ich sag mir, dadurch kriegt man sich auch meistens in die Haare, weil wenn diese Reizpunkte eben nicht sind, ne, ist also, sag ich jetzt mal, alles super schön, alles gut. Bloß, wie gesagt, wenn sowas natürlich kommt mit Meinungsverschiedenheiten, dann geht's heiß her, ne? Und das ist natürlich auch nicht toll. Also Michael, ich kann dir gerne anbieten, dass wir dir ein paar Adressen gleich rausgeben. Ja. Und dann versuche deine Freundin, deine Frau wirklich da zu animieren, aber sie will ja, hast du gerade ja gesagt. Mhm. Ja, zum Schluss sagt sie natürlich ja, machen wir, ne? Gut. Um auch vielleicht Ruhe reinzukriegen, hoffen wir. Gut, Michael, dann leg du bitte auf, wir melden uns bei dir gleich wieder. Ja. Ich wünsche gutes Gelingen und viel Glück für euch. Danke, gerne. Auch so, und mach weiter so. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 35. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Um was geht's? Hallo. Ja, nun Vorlieben über Daunenanziehsachen und Skiklamotten. Ach, guck. Vorlieben Daunenanziehsachen und Skiklamotten. Ja, dass ich das gerne trage. Die Sachen machen dich geil. Nee, mich jetzt nicht so. Ich trage sie einfach gerne. Es gibt aber Leute, die machen das auch geil, wie du so schön sagst. Wer fährt denn drauf ab in deiner Umgebung? in meiner Umgebung jetzt keiner, aber wenn man ein bisschen im Internet nachforscht, dann sieht man so manche Dinge, wo ich nur mal auf dem Kopf schüttel, was die Leute von sich geben. So Fetischsachen. Aber ja. Was ist das denn bei dir dann für eine Vorliebe? Das gibt mir irgendwie ein Gefühl, Geborgenheit, Wärme. Na gut, das ist nichts Besonderes. Im Winter eine Daunenjacke findet jeder angenehm und ist warm. Das ist ja noch nicht so was Ausgefallenes. Ja, aber das Material und so, das habe ich gerne an mir. Und Skiklamotten auch? Ja. Und es hat keine sexuelle Komponente? Nee. Nee. Ja, gut. Im das Sexuellen, da sage ich selber, bitte keine Klamotten. Da will man Haut spüren. Verstehe. Dann hast du folglich wahrscheinlich viele dieser Klamotten, oder? Ja. Erzähl mal, wie viel Daunensachen? Uff. Jetzt muss ich überlegen, ich koste 7 oder 8 Jacken. Das geht aber so richtig ins Geld, ne? Das ist über Jahre geholt. Und ich bin einer, ich hole immer etwas teurer und das zeigt sich in der Langlebigkeit. Stimmt, Qualität. Was kostet denn so eine schicke Daunenjacke, die deinem Geschmack entspricht? 150 bis 200 Euro. Hätte ich jetzt fast noch mehr gedacht. Ne, wenn die ganz teuren, die gefallen mir komischerweise auch nicht mehr. Und was ist mit den Skiklamotten? Wie viel Sachen hast du da? Da habe ich 6 Hosen, 2 Overalls. Mhm. Ja, und jackenmäßig ziehe ich dann, wenn ich so eine Hose, die Daunenjacke drüber an. Jetzt fehlt nur noch, dass du mir sagst, ich fahre aber überhaupt nicht Ski. Nee, tue ich auch nicht. Nein, ehrlich? Ist mir gesundheitlich vergönnt. Das heißt, du kannst, es ist zu gefährlich für dich, Ski zu fahren, oder wie? Nicht zu gefährlich. Die Gesundheit lässt es nicht zu. Und trotzdem, das ist ja wirklich schon ein bisschen schräg. Und trotzdem kaufst du dir Skiklamotten. Aber schön mit dem Hund durch den Wald im Winter, wenn Schnee liegt und so. Ja, also als du hast die Skiklamotten als Wanderklamotten dann quasi an. Sozusagen, ja. Das ist ja irre. Das ist ja verrückt. Und was steht jetzt noch an Käufen? So jetzt erstmal nix. Wie lange hast du denn schon diesen Spaß? Sagen wir es mal so. Richtig, dass ich intensiv bewusst ist, der Gefallen daran ist, circa vor 16, 17 Jahre. Teilst du diese Freude an solchen Sachen mit einer Frau, einem Mann, einem Partner? Nee. Nee. Nee. Also ein Einzelgänger. Ich bin alleinstehend und... Schon länger? Ja. Wie lange schon? Du bist ja 35. Wie lange schon? Also ich bin jetzt, seit ich richtig alleine wieder bin, ist circa 10 Jahre. Oh, das ist eine lange Zeit. Wie erklärst du dir das? Wie kommt das? Ich verguck mich immer in die Falsche. Was sind denn Falsche für dich? Ja, dass ich dann Interesse an einer Frau habe, wo dann rauskommt, ja, nee, nur Freundschaft zum Beispiel. Und das ist natürlich dann sehr frustrierend, wenn man das immer und immer wieder erlebt. Ja. Und das kompensierst du dann mit den Skiklamotten und den Daunenjacken. Naja, das ist ein bisschen übertrieben gesagt, das meinte ich ja nicht ganz ernst. Mensch, Thorsten, ich wünsche dir neben deinen Klamotten, die dir Spaß machen, aber eigentlich was wichtiger wäre mal doch eine Liebe, die da in dein Haus schneit. Ja, froh wäre ich drüber. Ja. So ist es nicht. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir alles Gute, Thorsten. Ja, und dir noch eine gute Restsendezeit. Dankeschön. Tschüss, Thorsten. Ciao. Tschüss. Ich habe gestern darüber nachgedacht, das ist ja eine Schnapszahl, wenn wir aufhören, das ist der 16.16. 16.12.16. Also ein bisschen Schnapszahl mit den 16. So, Tim Lohnke heute in der Technik. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen kostenfrei für euch geschaltet. Oder mailt uns domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.